Üben jetzt Sie. Sie hören eine Situation. Ergänzen Sie die Sätze mit einem der gehörten Ausdrücke. Achten Sie auf die richtige Form. Ach, ich fühle mich schrecklich. Vermutlich werde ich krank. Ich stehe total neben mir. Eigentlich wollte ich einen Ausflug mit den Kindern machen, aber bei dem Regenwetter können wir das... total vergessen. Ich habe schon wieder zugenommen. Bis zur Hochzeit passe ich bestimmt nicht mehr in das Kleid. Ach, das kann ich mir... abschminken. Da gieße ich ewig meinen Garten und jetzt kommt ein Gewitter. Die Arbeit... hätte ich mir sparen können.